Hallo Sarah, sag mal, treibst du eigentlich regelmäßig Sport? Ich fühle mich in letzter Zeit so unsportlich. Hallo Lukas. Ja, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und am Wochenende spiele ich oft Tennis im Verein. Tennis klingt toll. Ist die Mitgliedschaft dort teuer? Es geht. Man zahlt einen monatlichen Beitrag. Dafür kann man alle Plätze nutzen und an Kursen teilnehmen. Und wie sieht es mit der Ausrüstung aus? Muss ich mir sofort alles selbst anschaffen? Nein, für Anfänger kann man Schläger oft ausleihen, aber du solltest bequeme Sportschuhe besitzen. Das ist gut zu wissen. Ich habe Angst, dass ich mich verletze, wenn ich ohne Trainer starte. Keine Sorge, im Verein gibt es erfahrene Trainer, die dir die richtige Technik zeigen. Das reduziert das Risiko. Super. Kann ich mal zum Probetraining mitkommen? Klar, nächsten Dienstag findet ein Schnupperkurs statt. Du musst dich nur vorher online anmelden. Perfekt. Das mache ich direkt. Ich muss unbedingt meine Ausdauer verbessern. Dann sehen wir uns am Dienstag. Vergiss deine Wasserflasche nicht. 刚才 Lucas 提到，他最近觉得自己很 unsportlich，也就是没什么运动细胞，所以他问 Sarah 是否有 regelmäßig 规律的运动。 Sarah 说她会去 fitness studio 健身房，还会在周末去 Verein，也就是社团或协会打网球。在德国，参加运动社团是非常普遍的。 没错，但 Lucas 担心 Mitgliedschaft 会员资格会不会很贵。Sarah 解释说，只要支付每月的 Beitrag，也就是会费，就可以使用场地。 关于装备 Ausrüstung，Lucas 问是否要马上 anschaffen。也就是添购所有东西。Sarah 建议初学者可以先用 ausleihen 租借的方式。 这里 Lucas 说了一句 "Das ist gut zu wissen"，这很有帮助。这就是我们今天要看的 Infinitiv mit zu 不定式搭配 zu 的用法。在形容词后面，我们可以用 zu 加上动词原形来补充说明。 接着 Lucas 提到他的担忧 "Ich habe Angst, dass ich mich verletze." 我担心我会受伤。这里用了 das 引导的字句，请注意在 das 字句中，动词 verletze 必须放在句尾。 是的，sich verletzen 是受伤的意思。Sarah 为了鼓励他，建议他去参加 Probetraining，也就是实训或体验课。最后，Lucas 决定要去增强他的 Ausdauer 耐力。 希望大家也能找到适合自己的运动社团。我们下次见。